Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Gracie is here with me. Gracie ist hier mit mir. This is the first of our weekly planned prophetic lives. Dies ist das erste von unseren wöchentlich geplanten prophetischen Lives. The plan is that we just spend the morning not teaching but releasing prophetic words. Der Plan ist, dass wir an diesem Morgen nicht lehren, sondern prophetische Worte freisetzen. So let's see what the Lord does, see what the Lord says, and you open your hearts. Schauen wir, was der Herr sagt und was der Herr tut, und wir öffnen einfach unsere Herzen. Listen, regarding the prophetic, one thing is very important. Beim Prophetischen ist eine Sache sehr wichtig. It doesn't matter how many prophetic words you've gotten in your lives. Es ist nicht wichtig, wie viele prophetische Worte du in deinem Leben erhältst. It doesn't matter what great prophet prophesied to you. Es ist nicht wichtig, welcher große Prophet über dich prophezeit hat. You have to align your heart with God's heart and walk in faith. Du musst dein Herz an Gottes Herz angleichen und im Glauben vorangehen. Otherwise, what God says is not going to make a difference in your life. Sonst wird das, was Gott sagt, keinen Unterschied in deinem Leben machen. Think about this. Denk darüber nach. God said to the people of Israel, I will take you into the promised land, but they never got into it. Der Herr sagte zum Volk Israel, ich werde euch ins verheißene Land bringen, aber sie kamen nie hinein. So God's word is powerless if you don't learn to walk by faith and trust him. Gottes Wort ist also machtlos, wenn du nicht lernst, im Glauben zu leben und ihm zu vertrauen. And align our hearts constantly with his heart. Und unsere Herzen ständig in Übereinstimmung mit seinem Herzen bringen. Holy Spirit, we thank you that you are here. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du hier bist. We trust you that you will release prophetic words today. Wir vertrauen dir, dass du heute prophetische Worte freisetzen wirst. Clearly saying a word that all can prophesy. Du sagst in deinem Wort klar, dass jeder prophezeien kann. Und du hast gesagt, dass wir uns nach dem Prophetischen ausstrecken sollen. Also, Heiliger Geist, wir sehen uns danach, dass du durch Gracie und mich fließt. Und wir danken dir einfach, dass du uns heute als Kanäle verwendest. Und wir versprechen, dass wir alle Ehren nur Jesus alleine geben werden. So we surrender to you, Holy Spirit. Wir geben uns dir hin, Heiliger Geist. Anything you want to say or do, we are available. Für alles, was du tun oder sagen willst, sind wir bereit. Thank you. Danke. All right, I'm gonna, do you want to start, Gracie? Okay, möchtest du anfangen, Gracie? Ja, ich kann anfangen. First, everybody wants me to start usually. Look, the lady starts. How beautiful. Ja, Ladies first. Alle wollen normalerweise, dass ich anfange, aber heute wird sie anfangen. Das ist schön. Das erste Wort, das ich habe, ist für einen Mann. Die Leute haben dich von außen betrachtet und sie dachten, dass du sehr erfolgreich bist. Du hast viele Menschen gelehrt und in vielen Situationen sprichst du über Gott. Doch vor kurzem hast du etwas wirklich Großes überwunden, aber das hat nicht in dir bewirkt oder verändert. Und deshalb bist du frustriert, weil du dachtest, es würde dir eine gewisse Freude bringen. Doch ich spürte, wie der Herr sagt, nichts in dieser Welt, nichts, was du überwindest, wird dir Freude bringen. Denn tief in dir weißt du, dass es etwas Größeres und Wichtigeres gibt, das in deinem Leben passieren muss. Und nur der Herr kann das füllen. Ich sehe, dass du eine große Sehnsucht nach dem Prophetischen hast. Und ich sehe, dass du von Gott gebraucht wirst, um tausenden Menschen zu prophezeien. Aber damit das geschieht, musst du deine Hände öffnen und einige Dinge loslassen, die du hier auf dieser Erde noch festhältst. Ich sehe, dass du ein paar Dinge festhältst, die du nicht loslassen möchtest. Aber ich sehe, dass die Hand Gottes viel größer ist. Er hat ein paar viel größere Dinge für dich vorbereitet. And it has some much greater things for you prepared. Ich sehe, dass die nächsten 3 Monate eine Zeit der Entscheidung für dich sein werden. I see that the next 3 months will be really a moment of division for you, decision for you. Und das Erste, was ich von Gott hörte, war, wenn du dich wirklich nach ihm sehnst, wird er dir sehr viel größere Dinge geben, als du heute hast. Das Erste, was ich habe, ist eigentlich ein Wort der Erkenntnis für Heilung. And I see people getting healed on the in the ear. Ich sehe, wie Menschen am Ohr geheilt werden. There's a person here right now on the left ear. Es gibt eine Person hier, die am linken Ohr. And you've had, it's like a chronic infection in the ear that has never really sorted out. It keeps coming back. Eine Art chronische Infektion hat, die nie richtig geheilt wurde. Sie kommt immer wieder. And the ear sometimes closes and you can't hear well. Und das Ohr verschließt sich manchmal und dann kannst du nicht mehr gut hören. And I see Jesus healing this ear. Und ich sehe, wie Jesus dieses Ohr heilt. He's going to open it. It's going to pop open. Er wird es öffnen, es wird aufspringen. You'll never have an infection again. Und du wirst nie wieder eine Infektion haben. It's going to be sorted out once and for all. Es wird ein für alle Mal geheilt sein. I also see that somebody had an injury in the eardrum. Ich sehe auch, dass jemand eine Verletzung am Trommelfell hat. The interior of the ear. Im Inneren des Ohrs. You know, right inside of the ear. Bem no começo, assim, mas dentro do ouvido. Dentro do... Deep inside. Ganz tief im Inneren des Ohres. And, you know, you had something and that injured your ear. Etwas hat dein Ohr verletzt. And now there is this injury and God's going to heal that. Und Gott möchte diese Verletzung jetzt heilen. Restore it completely. Und das Ohr komplett wiederherstellen. Heiliger Geist, wir danken dir für dieses Wunder der Heilung von Ohren. Wir ehren einfach, was du hier tust. Ich befehle jetzt jedem Ohr geheilt zu sein. Ich weise jeden Geist der Krankheit zurück. Ohren, öffnet euch und seid wiederhergestellt. Seid geheilt, jetzt. I also see a woman. This might apply to more women, but I see specifically one woman. Ich sehe auch eine Frau. Das betrifft vielleicht mehrere Frauen, aber ich sehe speziell eine Frau. And this woman, she's really struggling with one of her children. Und diese Frau hat wirklich Mühe mit einem ihrer Kinder. You have 3 children. Du hast 3 Kinder. But you're really struggling with one of these children. Aber mit einem hast du besonders Probleme. You've done everything to try to have a good mother child relationship. Und du hast alles getan, um eine gute Mutter-Kind Beziehung zu haben. But you've never conquered this. Aber du bist nie damit zurechtgekommen. Child is just so difficult for you. Dieses Kind ist einfach so schwierig für dich. And the Lord is saying to you. Und der Herr sagt zu dir, the more that you focus on trying to be a good mother and handle your child well, the harder it will become for you. Je mehr du dich darauf fokussierst, eine gute Mutter zu sein und gut mit deinem Kind umzugehen, desto schwerer wird es für dich. The more you focus on my goodness and my love, the more the situation will change. Je mehr du dich auf meine Güte und meine Liebe fokussierst, desto mehr wird sich die Situation ändern. And I feel that the enemy has tricked this mother. Und ich empfinde, der Feind hat diese Mutter ausgetrickst. He tricked this mother to constantly focus on trying to be a good mom to that child. Er hat sie ausgetrickst, dass sie ständig darauf achtet, eine gute Mama für dieses Kind zu sein. Doch es gibt diese Reibung zwischen euch und es wird nicht besser, es wird schlimmer. Und der Herr sagt, wenn du wieder auf mich schaust, wie du das in der Vergangenheit getan hast and enjoy me, und mich genießt, and not focus anymore on your problem and you being a good mom. Und dich nicht mehr auf dein Problem fokussierst und darauf, dass du eine gute Mama bist. You will see that a peace will come to your home like you've never experienced. Wirst du sehen, dass ein Frieden in dein Haus einzieht, wie du ihn nie erlebt hast. Peace will come because I, the Prince of Peace, says the Lord, I'm going to be there. Und der Friede wird kommen, weil ich der Friedenfürst dort sein werde, sagt der Herr. Ich werde genau dort sein. And I'm going to be right there. Ich werde genau dort sein. I will even touch your child. Und ich werde auch dein Kind berühren. Your turn. Ich habe ein Wort für eine Frau, die ein Darmleiden hat. I have a word for a woman who suffered from her intestine. Du leidest seit langer Zeit und hast sehr viel Gewicht verloren. It's been a long time you've suffered and you've lost a lot of weight. Es wurde ein bisschen besser und dann wieder schlechter. It got a little better and then got a little worse. Und der Arzt hat mehrere Behandlungen durchgeführt, aber nichts hat es beendet. And the doctor has done several applications, but nothing really concluded it. Und jeden Tag wurdest du trauriger und entmutigter und du stehst kurz davor aufzugeben. And every day you became more sad and you became, you know, more discouraged and, you know, you feel like giving up. Und ich sehe, dass alles mit einer großen Frustration zwischen dir und Gott begonnen hat. Und ich sehe, wie Gott sagt, dass er derjenige ist, der dich wiederherstellt und du weißt, dass nur er es tun kann. Und all diese Gefühle der Entmutigung, die du empfunden hast, dass dein Leben zum Ende kommt, machen aus Gottes Perspektive gar keinen Sinn. Und all diese Sense of Discouragement, die du fühlst, dass dein Leben ist, coming to land is finished. It doesn't even make sense from God's point of view. Denn all diese Probleme begannen in Wirklichkeit, als du anfingst zu denken, dass du dein Leben beenden solltest. Because all of these problems really started and you began to think that you should quit of life. Und ich empfinde, dass der Herr sagt, auf einer Skala von 1 bis 10 in deiner Beziehung zu ihm hast du noch nicht einmal eine 7 erreicht. From 1 to 10 in his relation, in your relationship with him, you haven't even arrived at 7. Das einzige, was du tun musst, ist zurückzugehen und fokussiere dich wieder auf ihn. The only thing you need to do is go back and focus on him again. Hör auf dich selbst zu schauen und vergleiche dich nicht. Du darfst das nicht tun. Stop look at yourself and don't compare yourself. You can't do that. Und schau nicht auf die Dinge, die du getan und die du falsch gemacht hast, denn du kannst sie nicht ändern. Don't look at the things that you've done and you've done wrong because you can't change that. Doch was du von jetzt an ändern kannst, ist, but from now on, what you can change, du kannst deinen Fokus neu auf Gott richten. Und wenn du deinen Fokus auf Gott richtest, wirst du wiederhergestellt werden und selbst ein paar von deinen Träumen werden erneuert. You can put your focus on God, and when you put your focus on God, you will be restored and even all of your dreams will be restored. Und wenn du anfängst wieder zu träumen, wirst du erleben, wie dein Leben transformiert und wiederhergestellt wird. When you go back to dreaming again, you will see that your life will be transformed and your life will be restored. Wow, that's beautiful. I also see that there is a God is speaking to a teenage person. Ich sehe auch, wie Gott zu einem Teenager spricht. And it's a guy. Es ist ein Junge. And this teenage guy, he's struggling terribly. Und dieser Jugendliche quält sich furchtbar. He's got internal struggles and he's afraid to share with other people. Er hat innere Kämpfe und fürchtet sich, diese mit anderen Leuten zu teilen. Because you are so full of shame and embarrassment. Denn du bist so voller Scham und Verlegenheit. And here is what the Lord is trying to say to you. Und folgendes will der Herr dir sagen. I've been trying to get through to your heart, but you closed your heart towards me. Ich versuche zu deinem Herzen durchzudringen, aber du hast dein Herz vor mir verschlossen. Because you've been brought up in a very, very religious past, in a very religious environment. Denn du bist in einem sehr religiösen Umfeld aufgewachsen. And you have confused religion with me. Und du hast Religion mit mir verwechselt. And now you've closed your heart towards me, but I have nothing to do with how you've been raised. Und nun hast du dein Herz vor mir verschlossen, doch ich habe nichts damit zu tun, wie du erzogen wurdest. The Lord wants to say to you, I'm not the one who fills your heart with shame and with guilt. Der Herr möchte dir sagen, ich bin nicht derjenige, der dein Herz mit Scham und Schuld gefüllt hat. That's not me. Das bin ich nicht. And I want you to come back into my arms and trust me. Und ich möchte, dass du zurück in meine Arme kommst und mir vertraust. You simply say, Jesus, I trust you. Wenn du einfach sagst, Jesus, ich vertraue dir, you will see that the love of Jesus will enter in your heart, that you will desire more every day. Wirst du sehen, dass die Liebe Jesu in dein Herz eintritt, wonach du dich jeden Tag mehr sehnen wirst. And this is going to bring you into a new freedom that your heart has really been longing for. Und das wird dich in eine neue Freiheit bringen, nach der sich dein Herz wirklich sehnt. And then I see God is going to make you a testimony to many other people. Und dann sehe ich, dass Gott dich zu einem Zeugnis für viele andere Menschen macht. But you need to close your heart also to the thought of you have to be mad at those people who raised you so religiously. Aber du musst dein Herz auch vor dem Gedanken verschließen, dass du wütend auf diese Menschen wirst, die dich so religiös erzogen haben. Forgive and let that go. Vergib und lass es los. And you will find out that God is so much more beautiful. Und du wirst entdecken, dass Gott so viel schöner ist. Ich habe ein Wort für einen Mann, der um die 40 ist. Und du leidest sehr unter Gedanken und Sehnsüchten, die plötzlich aus deinem Herzen kommen. Und dann hast du plötzlich Gedanken wie, kann es wirklich sein, dass sich in diesem Alter noch etwas so Großes und Machtvolles in mir ändert? And then suddenly you have thoughts like this. Can it really be that at this age something so great, so powerful will change in me? Doch dann hast du gedacht, vielleicht habe ich mich emotional mit etwas gefüttert oder ich bin an Orte gegangen, die diese Emotionen gefüttert haben. Maybe it's something that I fed myself emotionally or places I've gone to that fed this emotional thing. Doch ich höre, wie der Herr sagt, was in dir geschieht, liegt an den Dingen, die du gesehen hast und mit denen du dich gefüllt hast. But I hear the Lord saying, what's happening is that it's because of what you have seen, what you have fed in yourself. Und aufgrund dessen bist du sehr stark auf Abwege geraten. Es hat dich aus deiner Berufung herausgeführt. You've been sidetracked really, really in a big way, and this has moved you out of your purpose. Und jedes Mal, wenn du denkst, dass du dich von deiner Berufung entfernt hast, steigt diese große Traurigkeit in dir auf und du verwechselst das damit, dass du nicht in deiner Berufung bist. And every time that when you think you've gone away from your purpose, this great sadness is rising up in you, and you confuse this with confuse cookie. You confuse this with being away from your purpose. Aber die Wahrheit ist, dass du dich von deiner Berufung entfernst, weil du die falschen Dinge in deinem Herzen gefüttert hast. But the truth is that you've been moved away, or you've been moving away from your purpose because you fed the wrong things in your heart. Du bist in letzter Zeit nicht die Person, die du gedacht hast zu sein. You are not the person that you thought that you are lately. Und ich hörte, dass Jesus dir helfen will, mit all diesen Gefühlen umzugehen, die in dir aktiv sind. And I heard that Jesus wants to help you to handle all of these feelings that are going on inside of you. Und ich sehe, dass du diese Gefühle in dir verändern kannst, indem du dein Denken änderst. And I see that you can change these feelings inside of you through the change of thinking. Und in dem Moment, in dem du dem Heiligen Geist erlaubst, dir dabei zu helfen, and the moment you can allow the Holy Spirit to help you in that, wirst du sehen, dass sich dein Leben sehr schnell verändert, in einem Augenblick. See that your life is going to change like really fast. Yes. And the Lord is saying to you, and you will see that your life will change in the blink of an eye. Und die Dinge, die du seit so langer Zeit versucht hast zu tun, werden schnell, sehr schnell passieren, in Gottes Timing. And the things that you've tried to make happen for such a long time are going to happen quick. Very quick in God's timing. Aber du musst diese Gedanken beenden und zusammen mit diesen Gedanken werden dich auch diese Sehnsüchte verlassen. Wow, sehr, sehr gut. Danke, Gracie. I will miss you with my translation. Sorry für die Missverständnisse in meiner Übersetzung. Okay, that's fine. Aber das ist okay, es ist kein Problem. I see that there's somebody in Europe watching us. Ich sehe, dass uns jemand in Europa zuschaut. And you are in a situation that's kind of desperate, but not really desperate. Und du bist in einer Situation, die irgendwie verzweifelt ist und irgendwie auch nicht. And I see you look, yes. And I see you looking at a situation. You think it's a very desperate situation. Und ich sehe, dass du die Situation anschaust und denkst, das ist eine wirklich aussichtslose Lage. The other people around you saying it's not that bad. Aber ich sehe andere Personen um dich herum, die sagen, so schlimm ist es nicht. Und es sieht so aus, als ob Personen um dich herum eine andere Perspektive als du haben. Aber du möchtest nicht hören, was andere Menschen sagen. Denn du hast in deinem Herzen beschlossen, dass deine Perspektive die richtige ist. Und du bist running here, there and everywhere to get a solution. Und du rennst hierhin und dorthin, um eine Lösung zu bekommen. You've tried every human source possible. Du hast jede mögliche menschliche Quelle ausprobiert. But your desperate situation, your perception has not changed. Aber deine verzweifelte Lage aus deiner Sicht hat sich nicht verändert. And now you're blaming all sorts of people. Und jetzt beschuldigst du alle möglichen Leute dafür. And in your heart, you've even blamed God. You've not verbalized it, but in your heart, you've done it. Und in deinem Herzen machst du auch Gott dafür verantwortlich. Du hast es nicht ausgesprochen, aber in deinem Herzen hast du es getan. Aber der Herr möchte dir sagen, your perception is the wrong perception. Dass deine Wahrnehmung die falsche ist. Because you're not willing to face the root of your problem. Denn du bist nicht bereit, die Wurzel deines Problems zu konfrontieren. Trying to only resolve the external problem. Du versuchst nur, das äußerliche Problem zu lösen. But you're not even willing to look at the root. Aber du bist gar nicht bereit, dir die Wurzel anzuschauen. Und der Herr sagt, wenn du bereit bist, dein Herz zu öffnen, und wenn du bereit bist, mich ganz ehrlich zu fragen, Lord, what is the really root of my problem? Herr, was ist die echte Wurzel meines Problems? Stop looking at the actual problem, which is not the real problem. Und aufhörst, das offensichtliche Problem anzuschauen, das nicht das eigentliche Problem ist, the Lord is going to take you so deep in your heart, wird der Herr dich so tief in dein Herz führen, and he's going to show you things you're holding on to that have caused your external problem. Und er wird dir Dinge zeigen, an denen du festhältst und die deine äußerlichen Probleme verursacht hat. And as you surrender them to Jesus, und wenn du sie Jesus hingibst, you will see that very quickly your external problem will also change. Wirst du erleben, wie sich auch deine äußerlichen Probleme sehr schnell lösen. And you're going to have a different perception. Und du wirst eine andere Wahrnehmung haben. And I hear the Lord saying, please don't give up and don't be discouraged. Und ich höre, wie der Herr sagt, bitte gib nicht auf und sei nicht entmutigt. Please keep looking at me and trusting me. Bitte schau weiter auf mich und vertraue mir. Because not only does the Lord want to change your situation, denn der Herr will nicht nur deine Situation verändern, he wants to use your situation to teach many other people how to destroy roots of problems. Er möchte deine Situation nutzen, um vielen anderen Leuten beizubringen, wie man die Wurzel von Problemen zerstört. Destroy the root of the problem. Destroy the highest problem. And you're going to bring victory to so many people. Und du wirst so vielen Menschen Sieg bringen. So this is why the Lord is, I see him almost like saying, please, please, please, will you come to me and surrender to me? Deshalb sagt der Herr zu dir, und ich höre ihn beinahe flehend, bitte, bitte, komm doch zu mir und gib dich mir hin. He has such a deep, deep desire for you to be well and restored. Er hat so ein tiefes, tiefes Verlangen, dass es dir gut geht und du wiederhergestellt bist. Okay, before Gracie goes. Okay, bevor Gracie weitermacht, I see Jesus healing some knees. Sehe ich, dass Jesus ein paar Knie heilt. So whoever is here and you've got a problem in your knees, wer immer also hier ist und Probleme mit seinen Knien hat, I don't know where you are. Ich weiß nicht, wo du bist. You might be driving, you might be, I don't know where you are. Vielleicht fährst du Auto, ich weiß es nicht. But if you can, put your hands on your knees. Aber wenn du kannst, dann leg deine Hände auf deine Knie and don't do anything. Und tu sonst so nichts. Pray. Bete nicht. Just relax. Entspann dich einfach. The only thing you do. Das ist das Einzige, was du tust. I see the Holy Spirit going and doing knee surgeries without any scars and without any side effects. Ich sehe, wie der Heilige Geist Knieoperationen durchführt, ohne jegliche Narben und ohne jegliche Nebenwirkungen. And I even see God doing a knee replacement for somebody. Und ich sehe sogar, dass Gott bei jemandem ein Knie ersetzt. Somebody's getting a new knee. Jemand bekommt ein neues Knie. So Holy Spirit, I just thank you that you are so beautiful. Heiliger Geist, ich danke dir einfach, dass du so wunderbar bist. Thank you that the authority is yours. Danke, dass es deine Autorität ist. The only thing we do is act in your authority. Und das Einzige, was wir tun, ist, in deine Autorität zu handeln. And we believe in your authority to heal. Und wir glauben an deine Autorität zu heilen. So every spirit of infirmity, release the knees of the people. Deshalb, jeder Geist der Krankheit, lass die Knie der Menschen los. Wir befehlen jedem Knie von Menschen, die zuschauen, geheilt zu sein. I command a new knee to come. Ich befehle, dass ein neues Knie kommt. Meniscus and inflammation to be gone. Meniskusprobleme und Entzündungen müssen weg sein. Right now be healed. Sei geheilt, genau jetzt. If you've been watching this right now, wenn du das jetzt anschaust, I would like you to do something for me. Möchte ich, dass du etwas für mich tust. Get out of your chair and go and bend down to your knees, move your knees and do something that you couldn't do before without pain. Steh von deinem Stuhl auf und knie dich nieder, bewege deine Knie und tu etwas, das du nicht ohne Schmerzen tun konntest. There was somebody with very strong pain and now you're pain-free. Es gibt jemand, der starke Schmerzen hatte und nun bist du schmerzfrei. So if this is you, wenn das auf dich zutrifft, do me a favor. Dann tu mir einen Gefallen. Write in the comment healed. Schreibe in die Kommentare geheilt. Just that. Nur das. Okay, now you can go, Gracie. Let me have some drink first. Jetzt kannst du weitermachen, Gracie. Ich muss zuerst etwas trinken. So, den Talent. Ich sehe eine Person, die schon als kleines Kind ein musikalisches Talent hatte. I see a person who's had a musical talent ever since you were very little. Ich weiß nicht, ob es ein Klavier oder eine Orgel ist, aber es ist etwas mit Tasten. So I don't know if it's a piano or an organ, but it's something with keyboards. Ich habe gesehen, dass du es schon von klein auf geliebt und genossen hast, Jesus zu preisen. Mehrere Leute wurden geheilt. Schau, wie herrlich. 1, 2, 3, 4, 5. Aber du wolltest auch immer den Erfolg, doch du bekamst diesen Erfolg nicht. Und dann gingst du in die säkuläre Musik und selbst dort konntest du den Erfolg nicht bekommen. Wow, so viele Leute wurden geheilt. Und jetzt empfindest du so viel Frustration, denn in dir weißt du, dass dies eine Gabe Gottes ist. Aber ich höre, wie der Herr sagt, wenn du deine eigenen Pläne und das, was du dir für dich ersehnst, loslässt, und Zeit mit ihm verbringst, wird er dir in dieser Intimität mit ihm die nächsten Schritte zeigen. Und ich sehe, dass du vor hunderten Menschen spielen wirst. Und ich sehe, dass dein Herz so voller Freude sein wird, weil du wahrhaftig Jesus preisen wirst. Und ich sehe, dass du auf übernatürliche Weise singen wirst. Es wird wirklich eine Gabe von Gott sein. Und die Versorgung, die du möchtest und nach der du dich sehnst, wird übernatürlich kommen. Doch damit du das erleben kannst, musst du dich dem Herrn hingeben, um alles zu haben, was er für dich hat. Und dann wirst du die Leben der Menschen durchströmen, wie du es dir immer erträumt hast. Wow, das ist wirklich fantastisch. Eine Menge Menschen wurden geheilt. Das ist wirklich herrlich. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du so fantastisch und so mächtig und so großartig bist. Gott wird dieses Jahr etwas Unglaubliches tun. Ich begann das Jahr 2023 voller Begeisterung und gleichzeitig mit einem Gefühl der Ernsthaftigkeit, das ich so nie zuvor hatte. Ich hörte, wie der Herr in meinem Herzen sprach, sobald ich im Jahr 2023 aufwachte. Bleib in mir. Nothing else matters. Nichts anderes zählt. Und ich spürte, wie der Herr sagte, werde alles los, was deinen Fokus von mir ablenkt. Also habe ich Tage damit verbracht, den Herrn zu fragen, Herr, was lenkt meinen Fokus von dir ab? Und ich warf die Dinge schnell aus meinem Leben. Dies ist ein Jahr, in dem Gott Menschen in eine neue Intimität mit sich ziehen wird. Und diejenigen, die reagieren, werden eine Explosion des Übernatürlichen erleben. Deshalb werden viele Menschen anfangen, im Übernatürlichen zu wandeln wie nie zuvor. Aber sie müssen auf das reagieren, was Gott tut. Gott wird sich ihnen nicht unterordnen. Sie müssen sich ihm unterordnen. Ich sehe einen älteren Mann. Einen älteren Mann. Gott sei Dank sprechen wir beide Sprachen. Denn wenn ich einen Fehler mache, musst du mich auch korrigieren. Ja, das musst du. Wir helfen einander hier. Wir leben in diesem Haus zusammen. Wir sind Teil derselben Gemeinde. Wir helfen einander. Also musst du mir helfen. Okay. Ich sehe einen älteren Herrn. Es sieht aus, als ob du in den 80ern wärst. You've been a very faithful person. Und du warst eine sehr treue Person. Faithful, fiel. Very, very faithful. Sehr, sehr treu. It's been part of your character trait. Es ist Teil deines Charakters. Whatever you did with faithfulness. Was immer du getan hast, tatst du mit Treue. But I saw that recently you have been so, so, so deeply wounded. Aber ich sah, dass du seit kurzem so, so sehr verletzt wurdest. And you've been disappointed, you've been let down. Und du bist enttäuscht, du wurdest im Stich gelassen. You've been betrayed. Du wurdest betrogen. And also traído. Und auch verraten. And what happened to you was very wrong. Und was du erlebt hast, war sehr unrecht. And I feel God wants you to know that what happened to you was very, very wrong. Und ich empfinde, dass Gott möchte, dass du weißt, was passiert ist, war vollkommen unrecht. And this has thrown you into depression. Und das hat dich in eine Depression geworfen. Because now you keep saying, I've been so faithful and so good and now this? Denn nun sagst du, ich war so treu und so gut und jetzt das? Why? I don't deserve this. Warum? Ich verdiene das nicht. But God wants you to say, aber Gott möchte dir sagen, your life is not over. Dein Leben ist nicht vorbei. Because you have the sense that there's no more point now. Denn du hast das Gefühl, dass das Leben keinen Sinn mehr macht. But the Lord is saying, no, your life is not over. Aber der Herr sagt, nein, dein Leben ist nicht vorbei. I see God as the Father coming to you and embracing you. Ich sehe, wie Gott als Vater zu dir kommt und dich umarmt. And you don't want that to happen. Und du möchtest das nicht. Because what has been your relationship to your father was not as beautiful as it should have been. Denn die Beziehung zu deinem eigenen Vater war nicht so schön, wie sie sein sollte. So now you don't want the father to embrace you. Deshalb möchtest du jetzt nicht, dass dich der Vater umarmt. But I sense God saying, just relax and allow me to embrace you. Aber ich spüre, wie Gott sagt, entspann dich einfach und erlaube mir, dich zu umarmen. Open your heart for my love. Öffne dein Herz für meine Liebe. The father's love is going to heal your wounded heart. Die Liebe des Vaters wird dein verwundetes Herz heilen. And as you say, okay, God, I accept you as my father. Und während du sagst, okay, Gott, ich akzeptiere dich als mein Vater. And I'm here, God, und ich bin hier, Gott. To be used by you. Damit du mich nutzen kannst. God is going to heal your heart. Wird Gott dein Herz heilen. God is even going to touch that person that has mistreated you so much. Gott wird sogar die Person berühren, die dich so falsch behandelt hat. And he's going to bring an incredible miracle. Und ein unvorstellbares Wunder wird geschehen. And the time that is ahead of you is going to be so fruitful. Und die Zeit, die vor dir liegt, wird so fruchtbar werden. But you have to open your heart for the love of the Father. Aber du musst dein Herz für die Liebe des Vaters öffnen. And let go of what the person has done wrong to you. Und loslassen, was die Person dir Falsches angetan hat. And you will experience a beautiful, beautiful moment with God. Und du wirst einen wunderschönen Moment mit Gott erleben. Okay, Gracie. Ich habe ein Wort für einen Mann, der etwa 60 Jahre alt ist, nicht älter, das ist immer noch sehr jung. Oh, it's the only gentleman today, huh? I have a word for a man that's about 60 years old. Not elderly, that's very young still. Yeah. Você... Du hattest immer Probleme in der Beziehung zu deiner Mutter und das hat dich wirklich beschäftigt. Isso tem te incomodado muito ultimamente. You've always had problems in the relationship with your mother and this has really bothered you. Du hast alles getan und versucht, deiner Mutter zu vergeben, denn du weißt, dass sie Dinge getan hat, die sie nicht tun sollte. Sie hat dich falsch behandelt. Tell her everything to try to go and forgive your mom because you know that she's done things that you shouldn't have done and she's treated you wrong. Und ich sehe zwei Perspektiven, die Sichtweise deiner Mutter und deine Sichtweise. Perspective, the perspective of your mother and your perspective. Und ich habe begriffen, dass deine Mutter das Beste, was sie konnte, in ihrer Situation getan hat. And your mother, here is what you understand. She's done the best that you could do in her situation. Deine Mutter versteht noch nicht einmal, warum du so viel Ablehnung von ihr empfindest. She doesn't even understand why you feel such a great rejection for her. Und du empfindest, dass die Beziehung, die du zu deiner Mutter hattest, auch jetzt noch dein eigenes geistiges Leben und deine Beziehung zu deiner Frau blockiert. You feel that that relationship that you have with your mother has even now blocked your own spiritual life and your relationship with your wife. Und ich empfinde, dass der Heilige Geist sagt, ja, das geschieht tatsächlich. And I feel the Holy Spirit saying, yes, this is actually happening. Aber was du tun musst, ist Folgendes. Du musst ihm erlauben, all diesen Schmerz und diese Wunden in deinem Herzen zu heilen, die du dort selbst verursacht hast. What you need to do is you need to allow him to heal all of this pain and wounds in your heart, which you have permitted there. Und ich empfinde, dass dich der Heilige Geist mit großer Dringlichkeit aufruft, das zu tun. And I feel the Holy Spirit is calling you with great urgency to do this. Wenn du die Liebe deiner Mama annehmen kannst und dann auch sie durch diese Liebe heilen kannst, wird sie ebenfalls geheilt sein. Receive the love of your mom And then you will also heal her through that love, and she will be healed too. Und der Heilige Geist sagt, erlaube mir, dich zu heilen, damit du deine Mama heilen kannst, und dann könnt ihr ein großartiges Leben zusammen haben. Spirit is saying, allow me to heal you, so that you can heal your mom, and then you two can have a great life together. Und du wirst den Moment erleben, in dem der Heilige Geist dich heilt, und du wirst auch erleben, wie die Beziehung zwischen dir und deiner Frau ebenfalls geheilt und wiederhergestellt wird. Und ich sehe, wie der Heilige Geist sagt, dass er frei fließen muss. Und um frei fließen zu können, musst du die Sehnsucht und die Dringlichkeit, die du hast, loslassen und von den Gefühlen frei werden und ihm erlauben, dich zu heilen. Ich sehe dich wie einen Adler, der geheilt wurde, und du wirst vollkommen befreit aufsteigen. Du wirst in deine eigene Bestimmung aufsteigen und du wirst andere Menschen lehren, wie sie vergeben und wie ihnen vergeben wird. Very good, thank you. I see several people here. This is now for a whole bunch of people. Ich sehe mehrere Personen hier. Das ist nun für eine ganze Reihe von Menschen. And this is a word that it's not a nice word in the sense of like humanly speaking. Und das ist ein Wort. Es ist kein nettes Wort, also menschlich gesprochen. But I'm so sure it's of God. Aber ich bin so sicher, dass es von Gott ist. So I'm gonna obey. Also gehorche ich. I see people who are struggling financially. Ich sehe Menschen, die finanzielle Schwierigkeiten haben. And I see people who have a whole bunch of people who've tried to get financial breakthrough by starting their own business. Und ich sehe eine ganze Reihe Personen, die einen finanziellen Durchbruch erreichen wollten, indem sie ihr eigenes Unternehmen gründeten. It's gone wrong. Und es ging schief. So many things have gone wrong. So viele Dinge sind schief gegangen. The Lord wants to say the reason why things have gone wrong is not because you don't know how to make a business work. Und der Herr möchte sagen, der Grund, warum es schief gegangen ist, ist nicht, weil du nicht weißt, wie ein Unternehmen funktioniert. Because so many of you have studied how to make business work, you've done everything to educate yourself. Denn so viele von euch haben studiert, wie man ein Unternehmen gründet. Ihr habt alles getan, um euch selbst zu bilden. And yet, financially, you are in a mess. Und dennoch steckst du finanziell im Chaos. And here's what the Lord is saying. Und hier ist, was der Herr sagt. You have allowed your own heart to fool you. Du hast deinem eigenen Herzen erlaubt, dich zu täuschen. You have told yourself, I am going to go into this business because God called me to do that. Du hast dir selbst gesagt, ich starte dieses Unternehmen, weil Gott mich dazu berufen hat. You've told yourself that this is my purpose. Du hast dir selbst gesagt, dass dies deine Bestimmung ist. You've told yourself and other people around you, I'm doing this because this is what God has for me. Du hast dir und anderen um dich herum gesagt, ich mache das, weil Gott das für mich hat. But the truth is, your heart drove you into this direction for two reasons. Doch die Wahrheit ist, dein Herz hat dich in diese Richtung getrieben aus zwei Gründen. Reason number one, you do not trust God is your provider. Grund Nummer 1, du vertraust Gott als deinem Versorger nicht. Du sagst das überall, wohin du gehst, aber du glaubst es nicht wirklich. Und der zweite Grund, warum dich dein Herz in diese Richtung gebracht hat, ist, weil du in Wirklichkeit Wohlstand und Erfolg mehr als Jesus selbst begehrst. And this has fooled your heart. Und das hat dein Herz getäuscht. And your heart has been drawn away from Jesus because of the love of money. Und dein Herz wurde von Jesus weggezogen wegen der Liebe zum Geld. And this is a very difficult thing for many of you to face. Und das ist eine sehr schwierige Sache, mit der sich viele auseinandersetzen müssen. Because I see a lot of people having used Bible verses to justify everything they've done. Denn ich sehe, dass viele Personen Bibelverse verwendet haben, um alles, was sie getan haben, zu rechtfertigen. Doch der Herr sagt, die Wahrheit ist, dein Herz lenkt dich in die falsche Richtung. Und dann hörte ich den Herrn sagen, die Wahrheit ist, ich bin derjenige, der dich versorgen möchte. Aber das kann nicht geschehen durch ein Herz, das dich wegzieht, sondern nur durch mich. Und ich sehe, dass innerhalb der nächsten paar Wochen der Herr ganz spezifisch zu einigen von euch sprechen wird. Darüber, dass du ein paar radikale Entscheidungen in diesem Bereich treffen musst, es wird dich alles kosten. But it only costs you everything from your natural point of view, because the truth is, it will set you free for God's prosperity. Doch nur aus einer natürlichen Perspektive kostet es dich alles, denn die Wahrheit ist, es wird dich freisetzen für Gottes Wohlstand. And God's prosperity will be peaceful. Und Gottes Wohlstand wird friedlich sein. And will be with a free heart. Und wird dir ein freies Herz geben. Wow. Yes, if you know, we can stop any time. It's almost 9 o'clock. Do you have more? But if you have more, we can keep going too. Yeah, I'm thinking about how to share that. Do you have any more? Okay. Gracie is thinking, can I add back in some book? Gracie denkt darüber nach, ob sie etwas teilen soll. Bei Deja Spiritus und der Flamais conosco, y Deus es increíble, el lindo y bonitinho. Just relax, that's okay, we don't have to speak, we can sit. Kein Problem, entspann dich einfach. Wir können hier 5 Minuten lang sitzen und still sein. It's good to be still. Es ist gut, in der Gegenwart des Heiligen Geistes zu sitzen. Connect to the Holy Spirit, let him hear, let him speak to you. And when you're ready, we share. If not, we don't share. Beruhige dein Herz und verbinde dich mit dem Heiligen Geist. Lass ihn reden. Und wenn er bereit ist, teilen wir es. Und wenn nicht, teilen wir es nicht. A gente pode ficar quieto aqui. Ninguém precisa falar o tempo todo. O Espírito Santo vai nos guiar. Tudo vai ser certo. Ich habe eine Wahrnehmung für eine ganze Reihe von Menschen hier in Bezug auf ihre Sexualität. I have a perception for a whole bunch of people here regarding their sexuality. Für Männer und Frauen, und ich sehe, dass eine ganze Reihe von ihnen ihre Sexualität in Frage gestellt hat und dass sie zurück in die Homosexualität gehen. And for men and women, and I see that a whole bunch of them have questioned their sexuality and are going back to homosexuality. Es ist fast so, als ob dich das andere Geschlecht nicht mehr verstehen könnte. Almost like the opposite sex cannot understand you anymore. Und ich sehe, dass dies so etwas wie eine kollektive Täuschung ist, durch die eine ganze Reihe von Personen aus ihrer Bestimmung herausgeholt werden. And I see that almost like this is a collective deception, like a whole bunch of people have been taken out of their purpose through this. Sie erhalten so viele verschiedene Informationen, die sie wirklich verwirrt haben. Und ich sehe, dass dies eine Schlüsselzeit für sie ist. And I see this is a key time for them. Wir haben keine Zeit mehr, dass unser Denken getäuscht und unser Herz weggezogen wird. We don't have time anymore for our mind to be deceived and our heart to be drawn away. Und in dem Moment, in dem wir unseren Fokus von ihm abwenden und ihn auf das lenken, was die Welt uns zu bieten hat, take our focus off him and put our focus on what the world has to offer for us. Ah nein, andersrum. In dem Moment, in dem wir unseren Fokus von der Welt abwenden und unseren Fokus auf ihn richten, werden die Dinge so viel mehr Sinn machen und all diese Personen werden das wahre Glück finden, das nur von ihm kommt. Und die Menschen, die so verwirrt sind, füttern sich mit dieser Welt und nicht mit Gott. Then the people who are so confused, they've been feeding themselves on this world and not on God. Und diese Personen suchten Trost in der Bibel und sie fanden sogar Bibelverse, die sie in dieser falschen Entscheidung, die sie machten, getröstet haben. And the people that have tried to find comfort in the Bible, and they even found Bible verses that have comforted them in that wrong decision that they've made. Doch der Herr sagt, nichts von dem wird dir wahre Freude bringen. Es wird dir nur mehr Verlegenheit und Scham bringen. Die einzige Freude, die zu dir kommen wird, kommt aus dem Herzen Gottes. The only joy that will come to you will come from the heart of God. Yeah, that's it. Beautiful, beautiful. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Somebody being healed from breast cancer. Ich sehe jemanden, der von Brustkrebs geheilt wird. So there's somebody who's got a tumor in the breast and the Holy Spirit is going to take it out. Jemand hat einen Tumor in ihrer Brust und der Heilige Geist nimmt ihn heraus. Yeah, so if you're watching this live right now, und wenn du dieses Live gerade anschaust, do me a favor. Tu mir einen Gefallen. Because this is going to stay recorded and going to be put on YouTube, so later on many people will watch it. Denn dies bleibt aufgezeichnet und es kommt auf YouTube. Viele Menschen werden das also sehen. So the prophetic word will also be speaking to other people later and the miracles will happen later. Deshalb wird das prophetische Wort auch später zu Menschen sprechen und auch später werden Wunder geschehen. So I'm not sure if this person is right now here or not. Deshalb bin ich nicht sicher, ob die Person jetzt hier ist. But if there is somebody watching us now, aber wenn das jetzt jemand anschaut, and you, if you actually have a tumor in your breast that is, you can feel it if you touch it. Und du tatsächlich einen Tumor in deiner Brust hast, den du fühlen kannst, wenn du ihn berührst. Right now, you go and you say yes, I can feel it. It's here. Dann tu das jetzt. Er ist hier. Aha, ich kann ihn fühlen. Then do me a favor. Dann tu mir einen Gefallen. Write in the comment here tumor. Schreib in die Kommentare Tumor. Only if you can right now feel there is a tumor. Nur wenn du jetzt spüren kannst, dass du einen Tumor hast. Denn ich bin nicht sicher, ob diese Person jetzt hier ist oder ob es später passiert. Ich möchte einfach sehen, ob jemand da ist, der es jetzt hat. Aber ich weiß, dass Jesus jemanden von Brustkrebs, einem Tumor, heilt. Okay, du hast also einen Tumor. Lege deine Hand genau dorthin, wo der Tumor ist. Okay, da ist mehr als eine Person. Okay, es gibt mehrere Leute, drei Personen. Let's get ready for a miracle. Wow. Okay, macht euch bereit für ein Wunder. Wow, das ist stark. Tumors are wrong. Cancer is wrong. Tumore sind falsch, Krebs ist falsch. Im Himmel gibt es keinen Krebs und im Himmel gibt es keine Tumore. Wir müssen intolerant gegenüber diesen Dingen werden. Okay, vier Frauen sagten, dass sie jetzt einen Tumor haben, den sie jetzt spüren können. Ich möchte, dass ihr hundertprozentig ehrlich seid. Wir dürfen nie übertreiben, was Gott tut. Wir sagen also nicht, ich bin geheilt im Namen Jesu durch Glauben, wenn der Tumor immer noch da ist. Ich meine, ja, du bist geheilt und du musst das in Anspruch nehmen, das ist etwas anderes. So here is what I want you to do. Ich möchte, dass du jetzt Folgendes tust. Right, ich werde jetzt beten. And you do everything you can to feel your tumor. Und du tust alles, was du kannst, um deinen Tumor zu spüren. And only if those four women who said they had a tumor, that tumor is not there anymore to be felt. Und nur wenn bei diesen vier Frauen, die sagten, dass sie einen Tumor hatten, der Tumor nicht mehr spürbar ist, then I want you to write healed. Dann möchte ich, dass ihr geheilt schreibt. So let me pray. Also lasst mich beten. Holy Spirit, I thank you so much. Heiliger Geist, ich danke dir so sehr. I can see these tumors go. Ich sehe, wie sie gehen. Holy Spirit, thank you so much. Heiliger Geist, danke so sehr. That the Bible says, dass die Bibel sagt, that God anointed Jesus from Nazareth. Dass Gott Jesus von Nazareth salbte with the Holy Spirit and power. Mit dem Heiligen Geist und Kraft. And he healed everybody. Und er heilte jeden. Everybody. Jeden. That was oppressed by the devil. Der unterdrückt wurde vom Teufel. Devil, you are a liar and we hate you. Teufel, du bist ein Lügner und wir hassen dich. And we hate your works. Und wir hassen deine Werke. We hate cancer. Wir hassen Krebs. We hate tumors. Wir hassen Tumore. Because God hates them. Denn Gott hasst sie. And I take authority over every spirit of cancer. Und ich nehme Autorität ein über jeden Geist des Krebses. I take authority over every tumor. Ich nehme Autorität ein über jeden Tumor. Every spirit of infirmity. Über jeden Geist der Krankheit. And I command these tumors to disappear now. Und ich befehle diesen Tumoren jetzt zu verschwinden. Now. Jetzt. I curse this cancer. Ich verfluche diesen Krebs. Like Jesus cursed the fig tree. Wie Jesus den Feigenbaum verflucht hat. And said, no more fruit. Und sagte, keine Frucht mehr. So I curse these tumors. Genauso verfluche ich diese Tumore. And I say, no more tumors. Und ich sage, keine Tumore mehr. Women, be healed. Frauen, seid geheilt. Tumor, go. Tumore geht. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Now, ladies, go ahead and do everything to try to find the tumor. Jetzt, meine Damen, tut alles, um eure Tumore zu finden. Schreibt in die Kommentare und sagt uns, ob der Tumor weg ist oder nicht. If there is no more tumor, write healed. Wenn kein Tumor mehr da ist, schreibt geheilt. Or you can write tumor gone. Oder du kannst schreiben, Tumor weg. Go ahead and go and test and let us know. Los, überprüft es und sagt es uns. Because I know, I saw as clear as I know that Jesus is healing breast cancer. Denn ich weiß, Ich sah es ganz klar und ich weiß, dass Jesus Brustkrebs heilt. Okay, während wir das diese Damen überprüfen lassen und sie es uns hier sagen und antworten können, werden wir weitermachen. Hast du ein anderes Wort, Gracie? Oh, guys, I know this is very sweet of you. Leute, das ist sehr nett von euch. This is not how it works. Aber so funktioniert das nicht. Somebody, the tumor is gone. Yay! Hier, jemand schreibt, der Tumor ist weg. Juhu! Send us a message on direct. Schick uns eine direkte Nachricht. Send us a testimony. Schick uns das Zeugnis. Go and let the doctor check it and send us a doctor's note. Geh und lass es vom Arzt überprüfen und schick uns den Bericht des Arztes. Eine sagt, er ist immer noch da. Vater, wir erlauben diesen Tumoren nicht, in der Brust dieser Frauen zu bleiben. Dies ist das Werk des Teufels und das ist nicht das Werk Gottes. Wir befehlen den Tumoren vollkommen zu verschwinden. Eine zweite schreibt auch, dass er verschwunden ist. Jesus, wir danken dir. Leute, hört zu. Gracie und ich werden diese prophetischen Lives einmal in der Woche machen. Außer wenn ich reise. Natürlich gibt es Wochen, in denen ich nicht hier sein werde. Deshalb werden wir dann keine Lives haben. Aber ich möchte euch etwas sagen. Es funktioniert nicht, dass ihr uns sagt, was ihr möchtet, dass wir tun. Wir folgen dem Heiligen Geist. Das heißt, wenn der Heilige Geist uns ein Wort gibt, werden wir es weitergeben. Ich habe gelernt, dass ich wählen muss, ob ich auf Menschen reagiere oder ob ich auf Gott reagiere. Und ich darf nicht das tun, was Menschen von mir wollen und nicht das tun, was Gott von mir will. Deshalb werden wir Gott gehorchen. Wann immer er uns sagt, dass wir sprechen sollen, werden wir sprechen. Wow, eine weitere wurde geheilt. Es gibt immer Menschen, die sagen, bete für meinen Ehemann, bete für meine Frau, damit sie sich ändert, damit sie dies oder das tut. So funktioniert das nicht. Hör zu, ich kann nicht dafür beten, dass dein Ehemann von Alkoholismus geheilt wird und dann wird Gott ihn von Alkoholismus heilen. So funktioniert das nicht. Denkst du, dass Gott sagt, ich befreie deinen Mann nicht von Alkoholismus, außer wenn Reinhard betet? Niemals, so funktioniert das nicht. Gott wird niemals irgendjemanden ändern, der sich nicht von ganzem Herzen ändern möchte. Ich weiß, es ist schrecklich für eine Frau, mit einem alkoholabhängigen Ehemann zu leben. Aber deine Verzweiflung wird deinen Ehemann nicht befreien. Die Verzweiflung deines Ehemanns wird ihm seine Freiheit bringen. Er muss an den Punkt kommen, an dem er sagt, oh, Jesus, ich zerstöre mein Leben durch Alkohol, nie wieder. Wenn er das nicht tut, musst du einfach mit einem alkoholabhängigen Ehemann leben oder nicht leben, das musst du herausfinden. But we can't blame God for things, because when we pray for him to do that, indirectly we're blaming him. Aber wir dürfen Gott nicht für Dinge beschuldigen. Wenn wir dafür beten, dass er das tut, beschuldigen wir ihn indirekt dafür. Wir sagen, Gott, du hast es noch nicht getan. Tu es, tu es. Lasst uns diese einfache Wahrheit lernen. Das vollbrachte Werk des Kreuzes ist kraftvoll. Aber wir müssen danach verlangen. Leute, danke, ein großartiges Live, ich habe es genossen. Am Montag mache ich keine Fragen und Antworten, weil ich früh morgens zum Flughafen muss. Das Live vom Montag mit Fragen und Antworten wird also am Dienstag sein. So next week. Tuesday, Tuesday, Wednesday, Thursday lives. Also nächste Woche sind Dienstag, Mittwoch, Donnerstags Lives. We will see you. Wir sehen uns. Have a great day. Habt einen großartigen Tag.